Sonic. Kinder verbieten. Geruch der vier Wände. Doch kein Zeichen. Für einen absurden Anlass. Schon etwas später. Uneigentlich gemein. Schon wieder nach dem Schluss zu fragen. Durchgefressener, vollgestopfter Tag.